Mein Liebster, heute ist wieder Klopsikas-Zeit. Und wenn du ein braver Klopsikas-Hörer wärst, dann würdest du das jetzt auch zum Einschlafen anhören. Aber leider bist du das nicht. Und deswegen, ne? Hörst du das erst morgen und dann sitze ich vermutlich gerade in der Klausur, wenn du das hörst und kann es irgendwie fühlen, weil du deine Klopsikas-Frequenzen energetisch zu mir rübersendest und dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Und dann vergesse ich, dass Triamcinolon einen Fluor drin hat und Beclamethason einen Chlorid. Das ist natürlich nicht so toll. Mir ist heute aufgefallen, dass Sulpirit und Metoclopramid, glaube ich, was fast die exakt gleichen Strukturformeln haben und dann heißen die so unterschiedlich. Was soll das? Wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht? Und das gleiche ist hier mit dem Haloperidol und was war das? Loperamid. Die haben die Hälfte des Moleküls ist identisch. Wieso nennt man das dann so komplett anders? Was soll das? Völlig dysakzeptabel. Da kommt ja jeder Mensch auf der Welt durcheinander. Genauso mit Ethylephrin, Phenylephrin, Ephedrin, Adrenalin und so weiter und so weiter. Die sind wirklich alle, um mich zu foltern, diese ganzen Ethanolamine. Die sind übrigens alle Agonisten am 5-HT-Rezeptor. Warum 5-HT-Rezeptor? Weil es der Serotonin-Rezeptor ist, der auch 5-Hydroxytryptamin heißt. Du merkst, mein Gehirn kann momentan leider keine anderen Informationen mehr verarbeiten als Chemie. Zum Beispiel fällt mir jetzt wieder ein, dass es 4 Titrationen, agentometrische Titrationen gibt. Und zwar nach Fajans, Mohr, Vollhardt und Budde. Und ich könnte dir jetzt zu jedem den Reaktionsmechanismus aufzählen, mache ich aber nicht. Aber ich könnte ihn und damit bin ich schon mal sehr gut vorbereitet. Ja. Klopsor vorbereitet. Und trotzdem glaube ich irgendwie nicht, dass das klappt, weil es ja irgendwie noch nie geklappt hat. So wie Biochemie. Irgendwie ist das nix. Ich werde sehr froh sein, wenn diese Klausur rum ist. Und irgendwas in mir weigert sich, diese scheiß Farbreaktionen auswendig zu lernen. Aber das muss ich vermutlich noch machen. Also perfektionieren. Ja, so viel aus meinem spannenden Leben. In deinem spannenden Leben ist es vermutlich gerade wirklich spannender. Dieser Lärm, ich kann echt verstehen, wie Lärm jemanden depressiv machen kann. Ich habe hier heute schon wieder die Wohnung zusammengebrüllt vor Ärger und Wut und aber jetzt sind wir schon wieder bei meinem spannenden Leben. Es wird ja um dein spannendes Leben gehen. Ich bin sehr froh, dass dein Geschmackssinn wiederhergestellt ist, wie du mir gerade am Telefon verraten hast. Also in dem Zeitabschnitt, in dem du dich befindest und das hörst, gestern. Und ich bin froh, dass du dich nicht wieder ausgesperrt hast. Und ich bin froh, dass auch sonst nichts Schlimmes passiert ist. Aber irgendwie beutelt dich das Leben ja schon, seitdem du in Kiel bist. Dein Paquito, dann sperrst du dich aus, dann wirst du so krank. Und jetzt funktioniert auch noch das Reader-Programm nicht mehr. Ich habe ganz arg Mitgefühl mit dir und ich wünschte wirklich nichts auf der Welt wünschte ich mir so sehr, als dass ich bei dir sein könnte und dich unterstützen könnte und einfach mein Leben ganz normal mit dir weiterleben könnte. Aber nicht mehr lang. Nicht mehr lang. So, und damit entlasse ich dich jetzt in den weiteren Tag. Und meld mich dann später bei dir. Ich liebe dich, mein Schatz, ganz arg. Klapp so!